Andacht vom 9.11.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Lebendiges Wasser. Heute habe ich in den Psalmen gelesen. Momentan lese ich gerne in den Psalmen. Viele Menschen denken, sie müssten täglich in den Psalmen lesen. Ich war eine ganze Zeit lang nur frustriert über die Psalmen. Der Grund dafür ist, auf der einen Seite ist Jesus, der mit den Menschen gut umgeht, sie liebt, heilt, versorgt und so weiter. Und auf der anderen Seite lesen wir David, der sagt, Gott strafe meine Widersacher. Ich habe dann aufgehört, täglich in den Psalmen zu lesen. Was die Christen gemacht haben, sie haben sich 5 oder 6 Psalmen herausgesucht, die ihnen gefallen haben, die lesen sie immer wieder. Darunter befinden sich Psalm 23, 27, Psalm 91 und Psalm 34. Mein liebster Psalm war als Kind war Psalm 117, weil er das kürzeste Kapitel in der Bibel ist. Eines Tages verbrachte ich meine morgendliche Zeit mit Jesus in Goiânia. Ich ging durch die Psalmen und hatte meine Probleme damit. Ich sagte, »Mein Gott, David war so deprimiert. Warum hast du seine Psalmen in die Bibel hineingenommen?« Dann erkannte ich etwas. Wir lesen hier Zeugnisse und Berichte von Menschen, die vor uns gelebt haben und nun in einer Wolke um uns herum sind. Meiner Ansicht nach sind sie nicht tot. Mose und Elia waren doch nicht tot, als Jesus bei seiner Verherrlichung mit ihnen sprach. Wenn wir größere Dinge tun sollen, als Jesus tat, wie sollten wir nicht mit der Wolke aller Heiligen verbunden sein? Biblisch ist das für mich sehr klar. Ich ging also durch die Psalmen und hatte meine Probleme damit. Da erschien mir David. Er bat mich, mir etwas erklären zu dürfen. Er wollte mir erklären, was mich so frustrierte. Er sagte, wenn du durch die Psalmen gehst, siehst du erstmal mich mit meinen Anfechtungen und Kämpfen. Ich schrieb das nieder. Doch du wirst in der Mitte des Psalms entdecken, dass ich meinen Blickwinkel ändere und meine Sicht auf Gott richte. Er sagte weiter, mach es nicht wie ich. Richte deinen Blick gleich gar nicht auf deine Umstände. Ab diesem Moment, wenn ich die Psalmen las, dachte ich bei mir, richte deinen Blick nicht auf deine Umstände, sondern auf Jesus. Als David Psalm 23 schrieb, befand er sich in schwierigen Umständen. Sein Sohn verfolgte ihn, aber David richtete seinen Blick nicht darauf. Deshalb lieben wir diesen Psalm. Von den anderen müssen wir lernen. Ich las heute in den Psalmen und der Heilige Geist sagte, lies in Johannes 7. So las ich das langsam durch und kam zu Vers 37. Der Herr sagte, Reinhard, ich möchte, dass du immer aus dem Überfluss lebst, nicht aus dem, was du hast. Ich fragte, wie, Herr? Er antwortete, trachte nicht danach, etwas zu erhalten, damit du etwas geben kannst. Meiner Erfahrung nach sind Pastoren die Berufsgruppe mit den meisten Depressionen. Ich kenne persönlich viele Pastoren, die depressiv und frustriert sind und keine Freude mehr an ihrem Beruf haben. Warum? Sie leben nicht aus dem Überfluss. Sie lesen die Bibel, um etwas zu finden, was sie ihrer Gemeinde predigen können. Das ist wie der Chef, der für die Gäste tolle Mahlzeiten kocht und nie selbst davon isst. Deshalb steckt die Kirche in so einem Schlamassel. Ich lebe ein sehr aktives Leben, was mein Sein mit Jesus betrifft. Brazilian Kids Care fordert viel Aufmerksamkeit, es ist viel Arbeit. Für die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen haben wir nächstes Jahr 4erlei Kurse geplant. Dann gibt es noch die Bücher, die ich schreibe. Der Heilige Geist erinnerte mich heute früh. Schau nicht danach, etwas zu erhalten, damit du etwas geben kannst. Gib aus dem Überfluss. David sagte, erfüllt meinen Becher bis zum Überfluss. Wenn ich denke, ich muss etwas haben, um etwas geben zu können, werde ich beginnen, von anderen zu erwarten. Dann wird meine Beziehung zu Gott wie die des verlorenen Sohnes zu seinem Vater. Tun, tun, tun, um etwas zu erhalten. So leben so viele Christen. Sie beten, Herr, gib, damit ich davon geben kann. Nein, wir haben da falsch gedacht und machen es falsch. Im August 1983 sprach der Herr klar zu mir über Geld. Ich brauchte wirklich lang, um das auf mein Herz zu schreiben, das muss ich zugeben. Doch seit es fest in meinem Herzen ist, habe ich eine ganz andere Beziehung zu Finanzen. Paulus schreibt in 2. Korinther 9,8 über Finanzen. Gott vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Matthäus hat darüber ein Buch geschrieben. Für mich war diese Bibelstelle eine Botschaft, die sehr lange brauchte, bis sie in meinem Herzen gefestigt war. Gott gibt uns in unserem Leben all seine Gnade im Überfluss, damit wir in allem genügend haben. Eins der Kennzeichen von Genüge ist also Überfluss. Kannst du dir vorstellen, ein Leben zu führen, in dem du kein einziges Mal über Finanzen nachdenkst? Schaut, wie er fortfährt, damit ihr überreich seid zu jedem Werk. Das bedeutet, wir sollen immer großzügig sein. Ich sagte zu Gott, Herr, ich sehne mich danach, immer großzügig zu sein. Debbie und ich sind da beide so, schon immer. Aber ich fühlte mich lange begrenzt, weil ich doch meine Rechnungen zahlen musste. Ich brauchte wirklich lang, diese Botschaft auf mein Herz zu schreiben. Ich war immer bereit, großzügig zu geben, was ich hatte, statt vom Überfluss zu geben. Wenn man diese Stelle liest, steht da, dass wir aus dem Überfluss geben werden. Und Gott möchte, dass das in jedem Lebensbereich gilt. Schau, wenn ihr Überfluss in all euren Lebensbereichen habt, was fällt euch anderes ein, als großzügig zu sein? Gott möchte, dass du so voller Freude bist, dass deine Freude zu den Menschen fließt, die depressiv sind. Wisst ihr, warum die Christen heutzutage so müde und ausgebrannt sind? Ich denke, das ist nicht nur in Brasilien so, sondern in der ganzen Welt. Ich habe ein geistliches Kind in England, mit dem ich kürzlich darüber gesprochen habe. Aber es ist in Polen, Deutschland und der Schweiz nicht anders. Wir haben es alle falsch gemacht. Und viele sind nicht bereit zu lernen. Wir gehen an einen Ort, der Kirche heißt, ein paar Menschen dienen dort, andere geben ihr Geld dorthin und nichts ändert sich. Was würde geschehen, wenn jeder Christ so voller Überfluss wäre, dass er wirklich reich austeilen würde? Denkt ihr wirklich, dass diese bedürftige, dunkle Welt darauf wartet, dass noch eine neue Kirche eröffnet wird? Niemals. Jetzt gehen wir zurück zu Johannes 7. Gott erinnerte mich, Reinhard, lebe aus dem Überfluss. Jesus sagt in Vers 38, wenn irgendjemand Durst hat, soll er kommen und von mir trinken. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und in Vers 39 steht, dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Jesus sagte das nicht einfach so, er rief es aus. Im Originalgriechischen heißt es, er schrie es heraus. Er wollte, dass die Menschen darin leben, dass sie dieses lebendige Wasser haben. Ich schaute heute im griechischen Text nach, wie dort lebendig ausgedrückt wird. Lebendiges Wasser. Ich habe das noch nie gesehen. Heute habe ich es entdeckt. Das griechische Wort für lebendig, Zao, ist verwandt mit dem griechischen Wort für überfließendes, siegreiches, herrliches Leben. Zoe. Es gibt ja im Griechischen verschiedene Worte für Leben. Zoe ist das überfließende Leben in Jesus. Folglich fließt das überfließende Leben aus Jesus heraus. Wäre es nicht wunderbar, wenn wir dieses Leben ununterbrochen aus uns fließen ließen? Aber solange wir das nicht leben, werden wir es nicht ausstrahlen. Und es kann nur aus uns fließen, wenn wir davor aus dem Überfluss Jesu trinken und erfüllt sind. Das klingt wie ein Oxymoron. Das ist ein Stilmittel, das zwei einander eigentlich widersprechende Begriffe miteinander verknüpft. Ein Widerspruch in sich, wie zum Beispiel Eile mit Weile oder bittersüß. Also, das klingt wie ein Widerspruch. Reinhard, komm, ich möchte wirklich geben, aber wenn ich nicht suchen soll, was ich geben kann, wie soll das gehen? Hör zu, wenn du immer nach etwas suchst, was du geben könntest, wirst du immer leer sein. Die Leute sagten immer zu mir, Reinhard, wie kannst du Jesus so nachfolgen und so hart arbeiten? Ich war 30 und die Menschen warnten mich, dass ich bald ausgebrannt sein würde, wenn ich so weitermachen würde. Aber ich habe gelernt, von Jesus zu nehmen und es wieder aus mir herausfließen zu lassen. Menschen, die versuchen, etwas zu suchen, was sie geben können, sind am Abend müde und erschöpft. Was aber geschieht, wenn du verstehst, dass es einen Lebensstil gibt, wo alles aus der Fülle in dir herausfließt? Die Menschen werden dich anders wahrnehmen. Du machst den Unterschied. Wurden die Menschen nicht einfach verändert, weil Jesus da war? Die Frau berührte ihn und Leben floss aus ihm heraus. Die Menschen wussten, dass er Leben hatte. Er war nie zu spät. Er war entspannt. Er hatte Frieden. Er hatte nie Sorge um Versorgung. Auch nicht, wie es in Johannes 6 beschrieben wird, als es keine Nahrung für Tausende gab. Überfließendes Leben floss aus ihm. Das soll bei dir auch so sein. Wir schauen uns den Satz davor nochmal an, Vers 37. Er ist im griechischen Original in aktiver Gegenwart geschrieben. Wenn jemand Durst hat, so komme er zu mir und trinke. In den 41 Jahren, in denen ich Jesus diene, habe ich viele Menschen kennengelernt, die nur von den wunderbaren Zeiten von vor 20 Jahren reden können. Ich kann auch über wundervolle Erfahrungen von vor 20 Jahren reden, aber ich kann auch von etwas erzählen, was gestern wunderbar war. Das kann ich, weil das Leben Jesu durch mich fließt. Ich habe gestern später zu arbeiten begonnen, weil ich beim Zahnarzt war. Ich bin mit ihm ins Gespräch gekommen über den neuen Bund, das vollbrachte Werk des Kreuzes, den Glauben. Wir haben eine halbe Stunde geredet. Clayton wunderte sich schon, warum das bei mir so lange dauerte. Jetzt Johannes 7, 37. Das ist Präsenz und aktiv. Das ist jetzt. Du musst jeden Tag durstig sein. Was tun wir? Wir hören auf, durstig zu sein. Wir trinken von so vielen Quellen, die unseren Durst nach Jesus stehlen. Wir trinken von den Nachrichten. Wir kämpfen gegen etwas in der Welt. Denk darüber nach, aus wie vielen falschen Quellen ihr trinkt. Wenn ihr das bei euch feststellt, hilft nur wahre Buße. Gott, es tut mir so leid, dass ich nicht durstig bin. Ich werde das ändern und von dir trinken, von der wahren Quelle. Ich zitiere den Propheten Jeremia, Jeremia 2,13. Zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, riesige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Ihr müsst Buße tun. Ich habe nicht von der wahren Quelle getrunken. Ich will das ändern. Ich möchte von dir trinken, Gott. Ich lege euch einen einfachen Schlüssel meines Lebens in die Hand. Ich bete, bitte weck mich auf, wenn du willst. So drücke ich meinen Durst aus, wenn ich ins Bett gehe. Und ich reagiere auf die Stimme Jesu, wenn es soweit ist und er mich weckt. Du musst jeden Tag durstig sein nach Jesus. Er sagt, kommt zu mir, nicht woanders hin. Matthäus und ich haben uns hunderte Male darüber ausgetauscht. Wenn Jesus dich nicht erfüllt, wird dich nichts anderes erfüllen. Kein Sex, kein Geld, kein Besitz, kein Ruhm, kein Dienst. Aber wenn Jesus dich erfüllt, dann hast du alles. Der nächste Satz, Vers 38, ist etwas missverständlich formuliert. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Du wirst nirgends eine Bibelstelle finden, wo steht, dass die Quelle aus der Bibel fließt. Wenn Petrus und Paulus Worte aus der Schrift zitieren, findet man diese in der Bibel, im Alten Testament. Diese Aussage Jesu findet man nirgendwo. Ich denke, das gehört so. Wer an mich glaubt, wie die Schrift lehrt, dass du glauben sollst, dann wird das Ergebnis sein, dass lebendiges Wasser aus dir fließt. Denn das ist kein Zitat von irgendwoher. Hier versucht Jesus zu sagen, ihr könnt nicht an mich glauben, wie ihr wollt. Ihr müsst an mich glauben, wie die Schrift es lehrt. Ich bin der Messias, der Herr, der König. So müsst ihr an mich glauben. Jesus ist derjenige, der alles vollendet hat. So müsst ihr an ihn glauben. Wir haben alle unseren kleinen Jesus, den wir so gern haben. Aber er ist häufig nicht derjenige, den die Schrift beschreibt. Und dann wundern wir uns, warum wir dieses lebendige Leben nicht haben. Wir müssen beginnen, an den zu glauben, den die Schrift beschreibt. Der Einzige, der vor Jesus war, der den neuen Bund geschlossen hat mit Jesus, ist Gott. Wenn Jesus nicht ans Kreuz gegangen wäre und alles auf sich genommen hätte, wir hätten kein überfließendes Leben. Schaut in den Garten in Eden. Das Lamm war schon geschlachtet, die Menschen mussten ihre selbstgemachte Kleidung aus Feigenblättern abnehmen. Möchtest du überfließendes Leben? Dann musst du jeden Tag durstig nach Jesus sein. Die einzig richtige Art, an ihn zu glauben, ist so, wie die Schrift es lehrt. Warum glaubten die Pharisäer nicht an Jesus? Warum erkannten sie ihn nicht? Sie hatten eine falsche Vorstellung von Jesus. Sie hatten ihre eigenen Gedankengebäude. Diejenigen, die ihr Herz verschlossen hatten, verfehlten ihn. Die, welche ein offenes Herz hatten, fanden ihn. Sagt, ich bin so bereit, all meine eigenen Vorstellungen und Wahrnehmungen aufzugeben und jeden Tag frisch gefüllt zu werden. Dann werdet ihr trinken und trinken und trinken. Und dann wird das aus euch herausfließen. Das ist das Leben eines normalen Christen. Ich erinnere mich, als Vinicius mich herausforderte. Er fragte, warum willst du jeden Morgen ein Live machen? Ich sagte, Herr, ich will nie etwas vorbereiten, ich möchte mein Leben, wie ich es mit dir lebe, weitergeben. Könntet ihr euch vorstellen, dass ich täglich um 5.30 Uhr aufstehe und dann eine Morgenandacht für euch vorbereite? Viele Pastoren oder Lehrer tun das und sie sind so gestresst. Ich stehe morgens auf, wenn Jesus mich weckt. Ich muss meinen Wecker nur auf 7.20 Uhr stellen, um meine Zeit mit Jesus zu beenden und das Live nicht zu versäumen. Ich genieße Jesus und trinke, trinke, trinke, trinke. So muss jeder von uns leben. Ich sage euch etwas, wovon ich überzeugt bin. Die Welt braucht keine neue Kirche mehr, die gegründet wird. Jesus sandte seine Jünger nicht aus, um Gemeinden zu gründen, sondern die frohe Botschaft zu verkünden und sie durch Wunder zu bestätigen. Jesus baute seine Gemeinde selbst. Unsere Aufgabe ist, so viel wie möglich zu trinken, damit es aus uns herausfließen kann. Unser Leben hat dieselbe Qualität wie Jesu Leben. Es ist kein See, sondern ein Fluss. Das ist etwas sehr Kraftvolles. Ich weiß, dass Matthäus und mein Herz sehr ähnlich fühlen. Wir spüren beide, wie weh es tut, dass die Menschen dieses überfließende Leben nicht leben. Es kommt jetzt eine Zeit, wo die Christen nicht mehr religiös leben werden, sondern dieses Leben aussprühen werden, aus ihrem Überfluss. Ihr könnt es gar nicht fassen und festhalten. Wir müssen dieses Leben leben. Matthäus, teile deine Gedanken. Von Matthäus. Kürzlich schrieb ich zu diesem Thema einige Nachrichten. Meine größte Frage ist wirklich, wonach sich Christen ausstrecken. Die meisten Christen wollen von Jesus etwas erhalten, deshalb suchen sie ihn. Sie gehen am Kernpunkt dessen vorbei, was er für uns sein sollte. Gestern schickte mir eine Frau eine Nachricht. Sie hängte eine Nachricht von ihrem Pastor an. Ihre Frage war: Was denkst du über Menschen, die nicht in einen Gottesdienst gehen? Ihr Pastor hatte ihr geschrieben: Wie können Menschen den Masterchef finden, den sie nicht kennen? Er meinte also, die Frau müsse in den Gottesdienst kommen, um etwas zu erhalten. Sie sollte nichts geben, sondern empfangen, gefüttert werden. Wenn du nicht kommst, um zu geben, sondern um zu empfangen, was machst du dann, wenn der Pastor nicht mehr da ist? Ich schrieb zurück: Die Frau muss nicht zu einem Gottesdienst gehen, wo angeblich das Brot des Lebens ist. Jesus braucht keine Mittler. Die Gemeinschaft der Kirche muss eine Konsequenz aus dem eigenen Leben mit Jesus sein. Ich ernähre mich von Jesus. Das ist solch eine Fülle. Die kann ich nicht mehr fassen. Also strahlt es auf andere über. Deshalb teile ich das alles. Es fließt aus mir heraus. Deshalb werden Kranke geheilt und Wunder geschehen. Das ist Jesus in meinem Leben. Ich habe überfließend erhalten von Jesus. Ich gebe es weiter. Ich liebe es, das Wort zu teilen, Lieder zu singen, füreinander zu beten. Aber nichts davon kann ein Suchen nach Jesus sein, um ihn zu finden. Wir müssen ihn kennen und von ihm gefüllt werden. Reinhard: Ich habe gestern mit meinem geistlichen Sohn aus England gesprochen. Gott sagt ihm die gleichen Dinge über die Kirche, die er mir sagte. Dieser Mann war jahrelang ein bekannter Pastor einer Gemeinde. Nun hat er alles umgedreht. Kein Gebäude mehr, kein Klerikalismus und ihre Treffen sind so lebendig. Vor 20 Jahren war ich Mitgründer dieser Gemeinde und ich war 6-mal im Jahr dort. Die Leute fragen nach mir: Wann kommst du wieder? Mit der Pandemie war das Reisen einfach nicht möglich. Mein geistlicher Sohn sagte: Die Brüder und Schwestern sehnen sich nach dir. Ich antwortete: Wenn ihr wollt, dass ich in eurer Gemeinde predige? Nein. Aber wenn du mich einlädst, dass wir eine gute Zeit miteinander verbringen und ein Guinness trinken oder einen Wein, wenn es euren guten Käse und gutes Essen von deiner Frau gibt, dann komme ich und dann lassen wir das Leben über all die Geschwister fließen. Er antwortete, komm. Leben ist so gut. Trinkt. Trinkt. Lasst es in euch hinein und aus euch herausfließen. Amen.